Viertes Kapitel: Idee und Verwirklichung des universalen Dogmas. Unsere Schilderung der allgemeinen religiösen Lage um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert erwähnte nur christgläubige Menschen. Wer, wie heute noch die relativistischen Forscher, die Quellenüberlieferung des Mittelalters für echte Geschichte annimmt, die nur durch gelegentliche praktische Fälschungen ein wenig an der Oberfläche verunziert worden sei, dem wird es schwerlich in den Sinn kommen, dass es um das Jahr 1300 sowohl in Deutschland als auch in allen anderen europäischen Ländern noch ein offenes Heidentum gab. Was unter diesem Wort Heidentum zu verstehen ist, wird dem Leser sofort deutlich, wenn wir seinen Inhalt durch einen ganz modernen Begriff kennzeichnen, durch den Begriff Gottgläubigkeit. Wie? Gottgläubige deutsche Menschen gab es schon im 14. Jahrhundert? So formuliert, trifft die Frage nicht den eigentlichen Kern des Problems. Sie muss lauten: Gab es noch im 14. Jahrhundert in Deutschland gottgläubige Menschen? Allerdings. Und ihre Zahl kann in manchen Gegenden Deutschlands gar nicht klein gewesen sein. Aus den gefälschten Quellen zur Ketzergeschichte wird man selbstverständlich über das Dasein und über die Anzahl der deutschen Heiden des Spätmittelalters die Wahrheit nicht erfahren können. Viel gründlicher als bezüglich der Ketzergeschichte mussten die Väter der Fälschungsaktion hinsichtlich der Geschichte des mittelalterlichen Heidentums den historischen Tatbestand verwischen und vernichten. Die Geschichte der spätmittelalterlichen Gottgläubigkeit ist denn auch fast total ins christlich-ketzerische umgefälscht worden. Und meist rangieren diese Heiden unter der Sammelbezeichnung Mystiker und Pantheisten. Nur ganz vereinzelt wird in den Quellen auf die Möglichkeit des Heidentums leise hingedeutet. In der Geschichte der Femgerichte, die uns in einem späteren Hefte eingehender beschäftigen wird, spielt eine Schrift, die sogenannte Arnsberger Reformation vom Jahre 1437, eine Rolle. Hier wird angeordnet, das heimliche Gericht, also das Femgericht, sei zuständig zu richten über Christenlaien männlicher Geburt, welche von dem Christenglauben treten in Unglauben. Was unter diesem Unglauben zu verstehen ist, ergibt sich ganz von selbst aus einem anderen Arnsberger Kapitel vom Jahre 1490, das unter anderem der heimlichen Acht zuweist. So jemand Ketzerei ausheckt, so jemand vom Glauben abfällt und Heide wird. Hier finden wir den Ketzer ausdrücklich von den Heiden unterschieden. Es war nicht mehr gefährlich, die Verhüllung des früheren wahren Tatbestandes, wenn hier für eine so späte Zeit wie 1490 zwar nicht das wirkliche Bestehen des Heidentums, sondern bloß die Möglichkeit des Abfalls zum Heidentum aktenmäßig nicht geleugnet wurde. Um 1490 hatten nämlich Scheiterhaufen und das Schwert des weltlichen Armes der Universalkirche unter Ketzern und Heiden so gründlich aufgeräumt, dass solche Kirchenfeinde jetzt seltene Erscheinungen geworden waren. Will man wissen, wie die Heiden des Mittelalters über das Christentum dachten, so braucht man nur noch einmal überzulesen, was die freien Christen vom organisierten Kirchenchristentum hielten, und sich dazu die Seelenhaltung eines Menschen zu vergegenwärtigen, der jede geschriebene Offenbarung Gottes, also auch die Heilige Schrift, grundsätzlich ablehnen muss. Man braucht sich nur, um den Geist des deutschen Heidentums kennenzulernen, jenes Deutsch-Gottgläubigen zu erinnern, der in der Überlieferung als sein bedeutendster Vertreter und Bekenner gilt, Meister Eckharts. Aber Eckhart war doch Scholastiker und mystischer Pantheist, dazu Dominikaner und anfangs ein treuer Sohn der katholischen Kirche. Nun ja, so stellt es die Überlieferung dar. Aber erstens ist diese Überlieferung gefälscht, und zweitens kann im 14. Jahrhundert von einer katholischen Universalkirche noch gar keine Rede sein. Eckhart soll aber schon 1327 gestorben sein. Dazu zeigt er sich aufgrund einer Analyse seines Systems weder als Scholastiker noch als Mystiker ganz originell. Seine Gedanken in der Mystik lassen sich schon bei den Viktorinern nachweisen. Durch die pseudo-areopagitischen Schriften kamen auch die neuplatonischen Grundsätze in seine Mystik. Dieser nicht gar so originelle Dominikaner soll nun, wie es oben heißt, als bedeutendster Bekenner deutscher, artgemäßer Gottgläubigkeit angesehen werden? So zweifelnd und verwundert fragt nur, wer Eckharts Schriften für unangetastet hält und wer die Nachrichten über seine angeblichen Lebensumstände nach herkömmlicher Meinung für lauterste Wahrheit nimmt. Die Schriften des Mannes, den die Väter der großen Fälschungsaktion mit Berechnung in die Kutte des Dominikaners gesteckt haben, sind in den Filialen der Fälscher sehr gründlich überholt worden. Nur weil Eckharts Schriften systematisch zurechtgestutzt sind, gewinnt es den Anschein, als habe dieser deutsche Heide die katholische Kirche nicht bekämpft und die Sakramente nicht gering geschätzt. Nur daher erklärt sich sein schwankender Charakter, konnte er wohl christlich denken, trotzdem er sich gleichzeitig zu pantheistischen, das heißt unchristlichen Anschauungen hingezogen fühlte. Wer noch zweifeln wollte, was mit Eckharts Schriften in den Fälschungsfilialen geschehen sei, dem wird alles sehr klar, wenn er erfährt, klaren und unzweideutigen Texten stehen ebenso klare und unzweideutige Texte gegenüber. Diese Taktik kennen meine Leser. Es trifft auch nur nach Darstellung der gefälschten Überlieferung, nicht aber historisch wahrheitsgemäß zu, wenn B. Peters erklärt, mit revolutionärer Kraft kommt in ihm ein neuer Lebensstil zum Durchbruch, eine neue Weltanschauung. Eckhart ist eine Neugeburt des deutschen Geistes. Eckhart ist vielmehr der von den Fälschern grausam verchristelte Verkünder der uralten, unsterblichen germanischen Welt- und Gottanschauung, die er gar nicht erst zu entdecken oder auch nur wieder zu entdecken brauchte. Uraltes germanisches Glaubensgut ist von den Fälschern in Eckharts Schriften gnädigst am Leben gelassen worden, nachdem man es in ein christlich-mystisches Mäntelchen gekleidet hatte. Meister Eckhart stand auch nicht allein, hoch oben auf einsamer Höhe des germanischen Geistes. Aber wo sind die gleichartigen und gleichwertigen schriftlichen Gedankenerzeugnisse seiner Vorgänger? Sie sind vernichtet oder verchristelt worden. Ebenso wie die germanische Philosophie des Mittelalters in die scholastische Philosophie verwandelt worden, beziehungsweise in ihr untergegangen ist.